wollte es gerade fragen. Ich wollte dich fragen, ob das auf der linken Seite eine bewusste Lovis Corinth-Anspielung ist. Ja, da wurde ich eigentlich auch schon darauf mehr, also ohne den Namen, ja, aber sozusagen auf die Schule. Ja, auf den blinden Samson. Ja, genau. Ich wollte eigentlich einen Minotaurus draus machen. Aha. Nee, das ist keine Frage. Was hat sich zu ergeben? Aber ich muss gestehen, dass mir die Frage sehr gut gefällt. Man guckt mich gerade an. Ach, das ist Scheffel. Hältst du von dem Bild? Gut, was hältst du von dem Bild? Ich finde es in Ordnung. Ich finde aber, sie hätten mehr rausholen sollen. Ich finde, es zu viel weiß. Hier fehlt mir die Dünn. Die Dünn fehlen mir komplett in dem ganzen Bild, der hier sein müsste. Mir fehlt die Nazi-Frau, mir fehlen die Zeppeline, mir fehlt das Dunkle, mir fehlen die Sturmwolken und es ist zu viel weiß. Du bist aber auch vorbelastet. Ich bin schwer vorbelastet, das muss man dazu sagen. Ja, ich bin schon vorbelastet, sehr, heißt, du weißt, was der Plan war. Ich war gestern hier, habe meinen Senf abgegeben, versucht das durchzusetzen, das hat aber nicht funktioniert. Und deswegen sehe ich das Bild auch mit ganz anderen Augen als ja, Zeppeline hätte ich jetzt auch gar nicht gewusst, wenn es mir Sven ja nicht eben erzählt hätte. Fehlen dir die Zeppeline? Nö, eigentlich nicht, aber da oben, das soll doch wahrscheinlich so ein Nazi-Adler sein. Ne? Ja, ja. Ist ja. Kurz drin, aber das weiß man nur, wenn man gehört hat, dass irgendwas mit Nazi. Es gab auch eine dicke Frau, die so ein Hakenkreuz oder so ein eisernes Mutterkreuz irgendwie als Lendenschutz hatte und so. Mhm. Also, sehr lustig. Nein, ja, eigentlich. Mhm. An der Figur bin ich sehr gehangen, aber sie musste jetzt weichen gegen meinen Willen. Ja, deswegen. Ja. Jetzt hängt es. Jetzt hängt es. Wollt ihr kurz zwei Sätze zu dem Bild sagen? Ja. Keine Klischees wie diesen Dreizack, finde ich nicht so gut. Stört mich. Was mir jetzt auch so auffällt, ist so manchmal diese Tubenfarben ungemischt. Wie zum Beispiel bei diesem grünen Bärchen oder was das ist. Im Gegensatz zu dem Gesicht, was da drüber ist, ist mit diesem Grünton über der Lippe eine ganz andere Farbqualität entwickelt. Das teilweise finde ich ein bisschen schwierig. Auch bei dem Akt ganz rechts, der rote, finde ich die Farben ein bisschen zu gewollt, lässig irgendwie und der Auftrag. Nicht so präzise wie jetzt zum Beispiel wo zwischen dem Groben und dem Fein in dem Kopf da drüber mit dem Grün auch noch irgend so ein Symbol oder so irgendwas rum ist, aber was sich nicht sofort entschlüsselt, so, was irgendwie eine andere Präzision hat. Gesamteindruck? Spannend. Was denkst du? Du bist einverstanden. Ja. Du nickst das ab. Genau. Okay, vielen Dank. Nicht viel zu sagen. Ein bisschen viel reinweiß. Ja, ne, eine Menge. Und? Ist toll. Ja? Toll. Hallo. Na? Was ist toll? Ach na, du, ich auch. Ich finde es sehr schön. Ich möchte kurz ein kleines Statement hören. Ich habe es ja schon einfach so oft gesehen in den letzten Tagen. Es hing ja die ganze Zeit in seinem Wohnzimmer. Ja, aber wie ist es jetzt? Was ist der Eindruck? Du hast natürlich deine Vorgeschichte und so weiter damit, aber was denkst du jetzt, wo es hier hängt? Es ist schockierend, aber gleichsam wunderschön. Mädchen. Und du? Jetzt muss ich auch was sagen. Ja, sag mal was. Mir fehlen die Dünnen, aber der Titel wurde ja schon geändert, habe ich gehört. Ich finde die Gesichtsausdrücke sehr beeindruckend und beängstigend. Und eine sehr gute Farbkombination. Reicht das? Welchen Titel würdest du dem Bild geben? Dafür müsste ich es noch ein bisschen auf mich wirken lassen erstmal. Nimm dir Zeit. Danke. Hallo, was haltet ihr von dem Bild? Was wir von dem Bild halten? Oder wie ist euer Eindruck? Soweit bin ich noch nicht. Achso, ich seid noch beim Aufwärmen. Das trifft sich schon. Das Bild da, das ist an der Wand, das große. Ja. Hallo, guten Abend. Du brauchst auch noch Zeit? Offensichtlich. Ja, schau es jetzt mal an. Die Dinger aber zurück, das ist nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass die Dünnen da jetzt vollkommen untergegangen sind. Das ist eine Frage der Relation. Also eben. Vielleicht sind das ja die Dünnen und die Dicken sind einfach nicht auf dem Bild. Das ist schön. Das ist schön. Könnte ja sein, ne? Ja, vollkommen klar. Darf ich euch kurz fragen, was euer Eindruck vom Bild ist? Was haltet ihr davon? Wird das jetzt aufgezeichnet? Ihr bleibt aber anonym. Kommentar. Es geht nur mehr um den Klang eurer Worte. Ich finde, ich habe so ein paar Sachen erkannt. Bacon als Vorbild und mir gefällt es. Ja? Ich habe gesehen, dass der Herr das Hühnchen aus dem Stall treibt. Ist schön. Alles klar. Danke.